nur das Hummel in Asch, ich has ja gehört aus Hause. Schwefelbech und Pulverdampf, das treibt ihr Tierli aus. Hallo, du die Sum, Summelei, du die Jam. Hallo, du die Sum, Summelei, du die Jam. Hallo, du die Sum, Summelei, du die Jam. Hallo, du die Sum, mit seiner Tubak-Pfeife. Da flieg ihm alle gerade an Haus, jetzt hat er halt eine Stiefe. Hallo, du die Summelei, du die Jam. Hallo, du die Summelei, du die Jam. Hallo, du die Summelei, du die Jam. Hallo, du die Wacker von der Tschech, da hat kein Tierli plaget. Kratzt doch nicht, bevor sie bies, so spisch der dumme Hagel. Hallo, du die Summelei, du die Jam. Hallo, du die Summelei, du die Jam. Hallo, du die Summelei, du die Jam. Der hat die Tierli grunket. Sie sind alle unter den Rock und hat sie grüßelig gestochen. Hallo, du die Summelei, du die Jam.